Ich müh mich ab und kann's nicht verschmerzen und kann's nicht verbinden in meinem Herzen, dass ich den und jenen soll sehen, im Kreis um mich herum sich drehen, der mich nicht machte froh noch trübe, ob er nun ging oder bliebe, ob er nun ging oder bliebe. Und nur die eine soll von mir wandern, für die ich ertragen all die andern. Nur die eine soll von mir wandern, für die ich ertragen all die andern. andern. Schön war, dass ich dir weihte das goldene Geschmeide. Scherze, dass sie war.